Herr Jesus, wir sagen Danke. Wir sagen Danke für deine Liebe, Herr. Wir sagen Danke für deine Liebe, mit der du für uns in den Tod gegangen bist, Herr. Wir sagen Danke für deine Liebe, Herr. Nirgendwo in der ganzen Menschheitsgeschichte wird die Liebe Gottes so deutlich wie am Kreuz von Golgatha. Die vollkommene Offenbarung seiner Liebe findest du am Kreuz. Halleluja, wir sagen Danke. Wir sagen Danke für diese Liebe. Sagen Danke, Jesus. So wie am Kreuz sich deine Liebe in vollkommener Weise offenbart hat, Herr. So hat sich in der Auferstehung deine Kraft in vollkommener Weise offenbart, Herr. Wir danken dir, Vater, für die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, Herr. Und wir danken dir, dass dieselbe Kraft auch uns auferweckt, Herr. Halleluja, Herr. Wir danken dir, Herr, für dieselbe Kraft, die hier ist heute Morgen, Herr. Oh, die Kraft, die den Sieg hat über den Tod. Halleluja, die Kraft, die den Sieg hat über alle Mächte. Oh, die Kraft, die stärker ist als alles andere in der Welt. Halleluja. Wir danken dir, Herr, für die Kraft der Auferstehung. Wir danken dir für den Sieg der Auferstehung. Halleluja. Be magnified. Be. verbinden uns, Herr. Wir verbinden uns mit dir und mit deiner Auferstehung, Herr. Dein Wort sagt uns, mit Christus auferweckt und mit ihm versetzt an himmlische Orte. Du hast es getan, Vater. Du hast uns mit Christus auferweckt und mit ihm versetzt an himmlische Orte. Wie es Epheser 2, Vers 6 sagt, Herr. Und so verbinden wir uns heute Morgen. Also verbinde dich heute Morgen mit der Realität seiner Auferstehung. Weißt du, was auch immer du momentan vielleicht noch in deinem Leben an Umständen sehen magst oder an Herausforderungen oder an Problemen oder an Nöten oder an Schmerzen oder was auch immer, verbinde dich heute Morgen mit der Realität seiner Auferstehung, weil Jesus ist auferstanden und du mit ihm. Und die Kraft seiner Auferstehung wird sich durchsetzen. In dem Moment, wo du dich im Glauben entscheidest und sagst, jawohl, ich gehe höher. Ich gehe höher als meine Probleme. Ich gehe höher als meine Fragen. Ich gehe höher als meine Ängste. Ich gehe höher als alles, was hier auf dieser Erde ist. Und ich verbinde mich mit dem, was droben ist. Ich verbinde mich mit seiner Auferstehung. Ich verbinde mich mit seiner Herrlichkeit heute Morgen. Versetzt. Hoch über jeden Namen, hoch über jede Macht, hoch über jede Kraft, hoch über alles andere. Komm, verbind dich im Geist. Sieh alle deine Feinde unter deinen Füßen. Sieh alle Schmerzen, alle Nöte, alle Ängste. Sieh sie weit unter deinen Füßen. Mit Jesus bist du versetzt. Sitz auf das, was droben ist, wo der Christus ist. Sagt Paulus, sitzen zur Rechten Gottes. Oh, streck dich aus und verbinde dich mit dieser Realität. Oh, es ist die Realität, es ist die Wahrheit. Oh, heute Morgen hier bist oder du schaust über Livestream zu und es ist so, wie wenn um dich herum momentan alles dunkel aussieht und du siehst buchstäblich kaum noch das Licht am Ende des Tunnels. Du weißt nicht, wie das werden soll. Du weißt nicht, wie das gehen soll. Du kannst es nicht sehen. Du bist wie in diesem finsteren Tal, von dem David gesprochen hat. Heute Morgen möchte die Kraft seiner Auferstehung, das Licht seiner Herrlichkeit direkt aus dieser Realität der Tatsache, dass er auferstanden ist, möchte diese Realität in dein Leben hineinscheinen. Und sie möchte dir das Licht zeigen. Sie möchte dich neu ins Licht setzen. Sie möchte dich trösten. Sie möchte dich stärken. Sie möchte dich erquicken. Sie möchte dich auffahren lassen. So heißt es in Jesaja 40, wie mit Flügeln des Adlers auffahren lassen. Diese Kraft der Auferstehung. Komm, wen von euch betrifft es? Du bist gerade einfach durch dunkle Zeiten am Durchgehen oder gerade einfach so, dass du nicht weißt, wie es da weitergeht. Einfach streck einfach mal deine Hand aus. Streck einfach mal deine Hand aus zu ihm. Streck einfach mal deine Hand aus zu ihm. Und wenn du um dich herum irgendjemand siehst, der seine Hand ausgestreckt hat, dann einfach gerade jetzt, leg einfach mal deine Hand auf seine Schulter oder auf ihre Schulter. Einfach ganz dezent von der Seite. Leg einfach die Hand auf die Schulter. Und dann lass uns wirklich diese Realität der Auferstehung freisetzen. Diese Realität des vollbrachten Werkes. Diese Realität seiner Liebe. Diese Realität des Lichtes. Diese Realität der Herrlichkeit Gottes. Einfach lass uns einfach da, wo jemand die Hand gehoben hat, einfach leg einfach die Hand auf die Schulter. Und wenn du über Livestream zuschaust und du bist alleine, kannst du dir selber die Hand auflegen. Wenn ihr zu mehreren seid, legt euch gegenseitig die Hand auf. Und Vater, in dem Namen Jesus, setzen wir jetzt die Kraft frei, Herr, die aus dem offenen Grab fließt, Herr, aus dem leeren Grab fließt, Herr. Halleluja, wir setzen das Licht der Auferstehungskraft, das Licht der Realität, dass Gott den Sieg hat und dass er durchkommt. Wir setzen es jetzt frei im Leben all dieser Menschen, Herr. Wir setzen deinen Trost frei, Herr. Oh, wir setzen deine Liebe frei, Herr. Wir setzen deine Stärkung frei jetzt, Herr. Oh, wir setzen deine Engel frei jetzt, Herr. Halleluja. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Oh, Jesus, wir setzen deine Gegenwart frei. Deine Gegenwart jetzt im Leben all dieser kostbaren Menschen, Herr. Deine Gegenwart in ihrer Seele. Deine Gegenwart in ihrem Körper. Halleluja. Deine Gegenwart in ihrem Leben. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Geist. Voll mit der Realität der Auferstehung. Oh, oh, oh, oh, das Grab ist leer. Du bist auferstanden. Dein Licht leuchtet. Unser Retter, du bist auferstanden und du lebst. Und wir mit dir, Herr. Mit dir auferstanden. Mit dir im Leben. Mit dir durchgebrochen. Ein himmlischer Ort. Halleluja. Halleluja. Jesus lebt. Oh, oh, oh. Jesus lebt. Oh, ja, Jesus. Jesus lebt. Hörst du? Ja, Jesus. Und Jesus so treten lebt. Wir hinzu mit Freimütigkeit. Jesus lebt. Mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade. Jesus und dort lebt. Empfangen wir Barmherzigkeit und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Danke, Jesus, für deine Wunder, Herr. Danke, Jesus, Herr, für deine übernatürlichen Wirksamkeiten, die sich heute Morgen hier freisetzen, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, sieh das Grab geöffnet in deinem Leben. Da, wo du Finsternis gesehen hast, sieh jetzt das Grab geöffnet. Sieh es geöffnet. Oh, da ist der Sieg. Oh, ja, ich sehe Finanzen kommen, da, wo du am Ende warst, was Finanzen angeht. Oh, da ist das Licht. Durchbruch kommt. Durchbruch kommt in körperlichen Situationen. Oh, Durchbruch. Licht kommt in familiären Situationen heute Morgen. Oh, das Licht scheint hinein in deine Familie. Das Licht scheint über deinen Kindern. Das Licht scheint über deinem Ehepartner. Das Licht scheint in deine Familie hinein, gerade jetzt. Oh, verbind dich mit seinem Licht. Da ist die Auferstehungskraft. Da ist das Licht der Auferstehung. Oh, ja, danke, Jesus. Nichts bleibt mehr das Gleiche, wo wir uns verbinden mit deiner Auferstehungskraft. Halleluja. Kommt nochmal alle zusammen. Lass uns nochmal verbinden mit seiner Auferstehungskraft. Halleluja. Alle zusammen. Du bist auferstanden, Herr. Du Danke, Jesus. Du lebst. Danke, Jesus. Du lebst. Wir leben mit dir. Du lebst. Halleluja. Du lebst. Wir danken dir. Du lebst. Wir danken dir. Es wird alles gut. Wir danken dir, dass du gerade jetzt in diesem Moment hineinwirkst, auch in Körper, Herr. In Körperzellen, Herr, dass du mit deiner heilenden Kraft wirksam wirst, gerade jetzt, schon jetzt, Herr. Dass Blutzellen in die Ordnung Gottes kommen, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Dass Zellen, die nicht hineingehören in den Körper, sich auflösen, jetzt in dem Namen Jesus. Wir danken dir, Herr, für deine Wunderwirksamkeit. Herr, wir danken dir für deine kreative Kraft, Herr. Wir danken dir für neues Gewebe, das sich bildet, Herr. Herr, wir danken dir, Herr, Herr, für neue Nieren, Herr, die gebildet werden, Herr. Du sagst es in deinem Wort, du bildest meine Nieren. Halleluja, Herr. Danke, Herr, dass gerade jetzt eine neue Niere gebildet wird in einem Leib, Herr. In dem Namen Jesus, Vater, wir preisen dich, Herr. Herr, aus der Herrlichkeit, Herr. Aus der Herrlichkeit. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du Zellen verwandelst, Herr, gemäß der göttlichen Ordnung, Herr. Oh, dass bösartige Zellen sich in gutartige verwandeln, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass göttliche Ordnung in Gelenke kommt, Herr. Danke, Herr, dass Knochen an den richtigen Platz poppen. Wirbel an den Platz kommen in Jesu Namen. Alles, was eingeklemmt war, verklemmt war, verzogen war in dem Namen Jesus. Es kommt jetzt in die Ordnung Gottes zurück. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass Leberwerte sich normalisieren, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, dass grauer Star sich auflöst, Herr. In dem Namen Jesus. Danke, Heiliger Geist, wir preisen dich, Herr. Danke, Herr, Herr, dass diese chronische Sinusitis verschwindet in Jesu Namen, Herr. Danke, Vater, für deine heilende Kraft, Herr. Danke, dass du durch unsere Körper durchspülst, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Herr, wenn nun der Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, in euch lebt, so wird er auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, stark machen, gesund machen, durch den in euch wohnenden Geist. Wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir preisen dich, Jesus. Der Auferstandene ist hier. Jesus, wir lieben dich, wir ehren dich. Oh, du bist wunderbar. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Du kennst ja die Gedanken, die du über uns hast. Gedanken zum Frieden, nicht zum Unheil, um uns Zukunft und Hoffnung zu geben. Herr, danke, dass die Kraft deines Friedens ausgeht an diesem Tag in unsere Herzen, Herr. Da, wo Unfrieden war, danke, dass jetzt Frieden kommt, Herr. Herr, da, wo Unruhe war, danke, dass jetzt Ruhe kommt, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du auch an die Wurzel der Unfrieden stiftenden Geister in der Welt gehst, Herr. Halleluja, du hast es gesagt. Du wirst überführen von Sünde, von der Sünde, dass sie dir nicht vertrauen. Wir sagen heute Morgen, Heiliger Geist, komm auf all die Menschen in unserem Land. Komm auf all die Menschen in Europa, die dir nicht vertrauen. Komm auf all die Politiker, all die Verantwortlichen, Herr. All die Menschen, Herr, in unseren Ländern und Nationen, Herr. Herr, die dir nicht vertrauen, Herr. Und fall mit deinem Geist auf sie, Herr. Überführe sie, Herr. Und ersetze das Misstrauen durch das Vertrauen. Ersetze die Gottesferne durch die Gottesnähe. Herr, weil wo du bist, da ist Frieden, Herr. Da ist Frieden, Herr. Und wir segnen unsere Nationen, Herr. Herr, wir segnen Deutschland. Wir segnen Österreich. Wir segnen die Schweiz. Wir segnen die Nationen Europas. Wir segnen ganz besonders die Ukraine. Wir segnen ganz besonders Russland, Herr. Herr, wir segnen sie mit deinem Frieden, Herr. Frieden in den Herzen und Frieden nach außen, Herr. Oh, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Und wir segnen Israel, Herr. Wir segnen Israel. Oh, wir segnen Israel und wir segnen auch die Araber. Herr, komm mit deinem Frieden, Herr. Komm mit der Kraft deines Friedens, Herr. Herr, überführ sie, wo sie dir nicht vertraut haben, und führ sie zurück in das Vertrauen dir gegenüber. In wirkliches Vertrauen dir gegenüber, Herr. In Jesu Namen. Komm mit deiner Kraft. Komm mit deiner Kraft. Komm mit der Kraft des Friedens, Herr. Komm mit der Kraft des Friedens, Herr. Oh, füll die Welt. Füll die Welt. Füll die Welt. Füll die Welt mit der Freude. Füll die Welt mit der Nachricht. Jesus ist auferstanden. Christus lebt. Halleluja. Füll diese Welt mit der frohen Botschaft. Sag zu deinen Nachbarn, der Herr ist auferstanden. Und dann antworte, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Und während du zum Platz gehst, kannst du es nochmal 2, 3 Leuten sagen. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Der Herr ist auferstanden, ihr Lieben. Herzlich willkommen nochmal zu diesem Osterherrlichkeitsgottesdienst. Preist den Herrn, ihr Lieben. Wir sind ja eine sehr traditionelle Gemeinde. Okay, kleiner Scherz. Aber eine wunderbare Tradition, die halten wir hoch. Und das ist die Tradition des Osterwitzes. Amen. Früher in den Kirchen musste an Ostern ein Witz erzählt werden, damit das sogenannte Osterlachen hervorkommt. Und weil wir so traditionell sind, lese ich euch heute oder erzähle ich euch heute gleich drei Witze. Vielleicht, wenn ihr schön lacht. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Der erste Witz ist von einem jungen Teenager, der gerade seinen Führerschein gemacht hat und zu seinem Vater sagt: Papa, kann ich jetzt nicht mal das Familienauto fahren? Und der Vater sagt: Okay, Sohn, also wenn du einfach dran arbeitest, dass deine Noten von einem Durchschnitt 3 zu einem Durchschnitt 2 gehen und wenn du einfach ein bisschen in der Bibel studierst und außerdem deine Haare schneidest, dann können wir drüber reden, dass du mit unserem Auto fahren kannst. Okay, der Sohn überlegt kurz und sagt: Gut, in Ordnung, ich lasse mich drauf ein. 6 Wochen später kommt der Vater zum Sohn und sagt: Sohn, ich sehe, du hast deine Noten wirklich deutlich verbessert und ich habe auch gesehen, dass du in der Bibel studiert hast, aber ich bin doch etwas enttäuscht, dass du deine Haare nicht geschnitten hast oder nicht schneiden hast lassen. Daraufhin sagt der Sohn: Ja, während ich in der Bibel studiert habe, habe ich festgestellt, Mose hatte lange Haare, Simson hatte lange Haare, wahrscheinlich hatte Jesus auch lange Haare, Johannes der Täufer hatte definitiv lange Haare. Dann sagt der Vater zu ihm: Ist dir auch aufgefallen, als du die Bibel studiert hast, dass sie alle zu Fuß gegangen sind? Halleluja. Halleluja. Okay. Und der andere Witz ist von einem Schwaben, der einem Pfarrer ein Pferd abgekauft hat. Und der Pfarrer hat dem Schwaben gesagt: Das Pferd ist sehr gut erzogen. Wenn du möchtest, dass es läuft, dann musst du sagen: Gott sei Dank. Und wenn du möchtest, dass es anhält, dann musst du sagen: Amen. Der hat ihm nicht ganz geglaubt, der Schwabe hat ihm nicht so ganz geglaubt, also hat er sich aufs Pferd gesetzt und hat Hüa gesagt. Nichts ist passiert, daraufhin hat er gedacht: Okay, versuchen wir's. Gott sei Dank. Pferd rennt los, galoppiert, galoppiert, galoppiert, immer näher an den Alp drauf, die Klippe kommt immer näher, der Schwabe sagt: Brrr, brrr, brrr, Pferd rennt weiter, fällt ihm ein: Okay, Amen. In letzter Sekunde, direkt vor dem Abgrund, stoppt das Pferd. Der Schwabe wischt sich den Schweiß von den Händen, von der Stirn und sagt: Gott sei Dank. Halleluja. Preist den Herrn. Und der dritte Witz ist ganz kurz, aber nicht ganz so christlich wie die beiden. Und zwar, da fragt der Mann seine Frau: Was magst du denn lieber an mir, meine enorme Charakterstärke oder meine maskuline Ausstrahlung? Frau antwortet: Dein Sinn für Humor. Okay, Halleluja. Danke, Jesus, dass du auferstanden bist, Herr, und dass du uns wirklich allen Grund gegeben hast zu lachen und uns zu freuen. Danke, Herr, dass du heute Morgen dein Wort segnest, Herr. Herr, das uns einfach mit hineinnimmt in diese Realität dessen, was geschehen ist. Herr, vor fast genau 2000 Jahren, Herr, in der Auferstehung, die an dir zuerst vollbracht wurde und die jetzt an uns nachvollzogen wird. Danke, Jesus. Danke, dass du zu uns sprichst, Herr. Halleluja. Amen. Amen. Lass uns aufschlagen, Kolosser 2, Vers 8. Ich möchte heute da durch ein paar mehr Verse durchgehen. Kolosser 2, Vers 8, da fängt es an mit, Paulus spricht hier ja: Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Mit anderen Worten, das Erste, was Paulus sagt, ist: Da gibt es Philosophien, da gibt es menschliche Überlegungen, Überlieferungen, da gibt es menschliche Weisheit, die gemäß den Elementen dieser Welt ist, aber sie ist Betrug, weil er sagt, mit anderen Worten, er sagt hier, alles, was nicht Christus gemäß ist, alles, was nicht Christus gemäß ist, davon lasst euch nicht einfangen. Alles, was nicht Christus entspricht, wird letztendlich keinen Segen hervorbringen. Alles, was nicht wirklich in Verbindung steht mit Christus, mit anderen Worten, das ist das, was er sagt, wird keinen Segen hervorbringen. Und jetzt geht's weiter, Vers 9. Denn, sagt Paulus, denn in ihm, sag mal in ihm, also in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Mit anderen Worten, in ihm wohnt alles, was Gott ausmacht. Er ist Gott, er ist eins mit Gott, er ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig, also in körperlicher Gestalt. Und dann sagt er weiter, und ihr, sag mal zu den Nachbarn, und du, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Also mit anderen Worten, ihr seid in ihm zur selben Fülle gebracht, die in Christus ist. Andere Übersetzungen sagen sogar, ihr seid in ihm vollkommen gemacht. Warum kann er sagen, ihr seid in ihm vollkommen gemacht? Weil die Fülle Christi die Vollkommenheit Gottes ist. Weil er vollkommen ist. Es heißt, im nächsten Vers heißt es, er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Das heißt, er steht über allem anderen. In ihm ist alle Macht, in ihm ist alle Kraft, in ihm ist alle Autorität, deshalb ist er vollkommen. Und alles, was in ihm ist, ist genauso vollkommen wie er. Das ist das, was er sagt. Alles, was in ihm ist, ist genauso vollkommen wie er. Also können wir vollkommen sein, zur Fülle gebracht sein, wenn wir in ihm sind. Amen. Halleluja. Sag mal in ihm. Das in ihm, und das ist wichtig zu verstehen, das in ihm, und damit sind wir schon beim Erlösungswerk, das in ihm setzt immer voraus, das mit ihm. Mit ihm. Mit ihm was? Mit ihm. Ja, er spricht weiter. Mit ihm oder in ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes. In Christus kannst du nur sein, wenn du mit ihm durch das Erlösungswerk gegangen bist. Amen. Mit ihm, was sagt er, mit ihm beschnitten, das ist ziemlich symbolisch ausgedrückt. Es geht ja hier nicht um die natürliche Beschneidung. Jesus war Jude, deswegen war er natürlich beschnitten an seinem Körper. Aber es geht hier nicht, Paulus spricht hier nicht von der natürlichen Beschneidung, sondern er spricht mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Was ist die Beschneidung des Christus? Die Beschneidung des Christus ist nichts anderes als das Kreuz Christi. Amen. Die Beschneidung des Christus ist nichts anderes als das, was Paulus sagt in Galater 2, Vers 19. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Amen. Sag mal, mit Christus gekreuzigt. Mit ihm gekreuzigt ist die Voraussetzung dafür, dass du in ihm bist. Mit ihm gekreuzigt gemäß deinem alten Menschen, ja, das Ausziehen des fleischlichen Menschen, das ist die Beschneidung des Christus, das Ablegen des alten Lebens, ja. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5,17. Amen. Mit ihm gekreuzigt bedeutet, mit ihm identifiziert in seinem Tod. Halleluja. Du betrachtest dich deinem alten, fleischlichen Menschen nach für gekreuzigt. Das ist wichtig, jeden Tag neu. Dass du dich deinem alten, fleischlichen, natürlichen Menschen für gekreuzigt erachtest. Das ist die Beschneidung des Christus. Diese Beschneidung mit ihm setzt voraus, dass wir auch mit ihm auferweckt sind durch den Glauben. Amen. Wie sagt er hier? Wir sind mit ihm begraben in der Taufe. Also das alte Leben ist begraben. Nicht nur gekreuzigt, sondern auch begraben. Ist auch wichtig. Amen. Es hängt nicht mehr irgendwo rum. Sondern es ist begraben. Deckel drauf. Das alte Leben ist begraben mit ihm. Und deswegen mit ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes. Du bist mit ihm identifiziert in seinem Tod und du bist mit ihm identifiziert in seiner Auferstehung. Und das ist dann schon das, was wir an Ostern feiern. Amen. Weißt du, an Ostern feiern wir nicht nur die Auferstehung Jesu Christi, sondern wir feiern unsere Auferstehung mit ihm. Halleluja. Zu neuem Leben. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Halleluja. Ich lese weiter Vers 13. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, also in der Sünde mit anderen Worten, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Amen. Mit ihm lebendig gemacht. Halleluja. Römer 6, Vers 5 sagt so, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, erkennen heißt immer im Glauben erkennen, da wir uns damit identifizieren, du identifizierst dich damit. Heute am Ostermorgen kannst du noch mal kurz zurückschauen auf das Grab, da liegt dein altes Leben drin, dein Leben ohne Gott, dein Leben in der Sünde, da liegt es im Grab, am Karfreitag ins Grab hineingekommen mit ihm. Amen. Mit ihm begraben. Und gleichzeitig erkennen wir, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei. Amen. Und dann sagt er in Vers 4, er sagt, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Amen. Das heißt, wir haben jetzt ein neues Leben. Jeder Tag deines Lebens hier auf der Erde ist dafür bestimmt, dass du in dieser Neuheit des Lebens wandelst. Das heißt, nicht mehr in der Art deines alten Lebens, nicht mehr in der Art des unbeschnittenen Lebens, in Anführungszeichen. Nicht mehr in der Art des Lebens im Unglauben, im Misstrauen Gott gegenüber. Nicht mehr nach Art der Sünde, nicht mehr nach Art der Welt, sondern nach Art der Realität der Auferstehung Jesu Christi. Nach Art von Jesus. So wie er ist, so bist du jetzt in dieser Welt. Das ist das neue Leben. Das feiern wir an Ostern. Halleluja. Wir feiern die Auferstehung von ganz, ganz vielen Jesus-Männern und Jesus-Frauen. Amen. Halleluja. Das heißt mit anderen Worten, wir feiern ein Stück weit auch dich. Amen. Wir feiern dich, sofern du darin lebst. Amen. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, herzlich willkommen zu deiner Feier. Oder zu meiner Feier, besser gesagt, zu meiner Feier. Halleluja. Mit ihm gekreuzigt, mit ihm begraben, mit ihm auferweckt. Und Epheser 2, Vers 6 sagt auch, und mit ihm versetzt an himmlische Orte. Das oder dich damit zu identifizieren, bewirkt, dass du in ihm bist. Also in ihm ist nicht einfach nur irgendein Spruch, ich bin in ihm, sondern in ihm bedeutet, dass du dich damit identifizierst. Das in ihm setzt es mit ihm voraus. Du identifizierst dich mit ihm und deshalb bist du in ihm. Und du bist in ihm an himmlischen Orten. Amen. Du bist in ihm im neuen Leben. Du bist in ihm im Auferstehungsleben. Du bist in ihm versetzt in die Herrlichkeit des Vaters. Du bist in ihm in der Herrlichkeit Gottes. Du bist in ihm ein Sohn oder eine Tochter, wenn du das lieber möchtest, der Herrlichkeit. Amen. Halleluja. Sag zu deinem Nachbarn, du bist ein Sohn der Herrlichkeit. Es gilt auch für die Frauen. Halleluja. Preist den Herrn. Und in ihm, und das sagt uns dieser Text, in ihm sind wir zur Fülle gebracht. Das heißt, in ihm ist uns alles zur Verfügung, was ihm zur Verfügung steht. In ihm gehört uns alles, was ihm gehört. Alles, was in ihm ist, gehört uns, wenn wir in ihm sind. Das ist ja logisch. Deswegen kann er sagen, in ihm seid ihr zur Fülle gebracht oder vollkommen gemacht. Und dann entfaltet er diese Realität oder das, was er hat oder was wir in ihm haben, noch ein bisschen weiter. Und da möchte ich jetzt noch drauf eingehen. Und zwar ab dann Vers 14. Ich lese einfach den nächsten Vers weiter. Vers 14 und 15. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Und jetzt kommt's. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet. Völlig entwaffnet. Die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet. Völlig entwaffnet. Also, Paulus sagt in Epheser 6, Vers 12, sagt er, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Amen. Sondern gegen was? Gegen die Mächte, die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen oder besser übersetzt, die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Weißt du, hinter all dem, was hier auf dieser Welt gegen dich kommt, hinter all dem, was dich darin hindern möchte, deine Bestimmung hier auf dieser Welt auszuführen und zu Ende zu bringen, hinter all dem stecken Mächte der Finsternis. Und damit will ich jetzt dich nicht dazu anregen, hinter jedem Busch nach einem Dämon zu suchen oder immer zu fragen, welcher Dämon ist das jetzt oder was ist das jetzt wieder für ein Dämon? Weißt du, wir sind nicht fixiert auf Dämonen, aber wir sind uns dessen im Klaren, hinter all dem, was zerstörerisch ist, hinter all dem, was krank macht, hinter all dem, was kaputt macht, hinter all dem, was uns stoppen will, stecken nicht Menschen, sondern stecken Mächte der Finsternis. Amen. Unterschiedliche Mächte. Mächte von Krankheit, Mächte von Sünde, Mächte von einfach dämonischer Bedrängnis oder Bedrückung, Geister aus dem Luftraum, was auch immer es sein mag. Hier steht, und deswegen ist das so gewaltig, was hier steht, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet. Alle völlig entwaffnet. Er hat sie völlig entwaffnet. Und das ist auch gewaltig. Und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Gott, hier spricht er von Gott. Gott hat in Christus den Triumph über die Mächte gehalten. Amen. Und das ist, da musst du das Bild vor Augen haben, des römischen Triumphzugs. Das war damals eine Tradition, wenn ein Triumphator siegreich in Rom eingezogen ist, der eine siegreiche Schlacht gekämpft hatte, dann wurden die besiegten Feinde im Triumphzug mitgeführt, an Ketten, meistens ziemlich übel zugerichtet, um einfach die Überlegenheit des Feldherrn zu zeigen, wurden sie mitgeschleppt, sozusagen angekettet an irgendwelche Wägen oder wie auch immer, wurden da öffentlich zur Schau gestellt, wurde gesagt, schau, das war der Feldherr, der dachte, dass er unserem Triumphator etwas entgegensetzen kann. Das waren die, die dachten, sie könnten etwas gegen uns ausrichten. Sie wurden einhergeführt im Triumphzug, sodass jeder sehen kann, was diese armseligen Gestalten, das waren die, vor denen wir mal Angst hatten. Ha, ha, ha, unser Triumphator hat sie besiegt. Amen. Ja, unser Triumphator heißt nicht Mark Aurel oder Titus oder Tiberius oder wie auch immer, sondern er heißt Jesus Christus. Amen. Halleluja. Und er hat die Krankheiten besiegt. Und er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Und jetzt sage ich dir, wo er das getan hat. Und jetzt möchte ich, dass du dir ein Bild vor Augen malst. Das habe ich ganz klar gesehen, als ich mich vorbereitet habe auf heute. Ich habe das so klar vor Augen gesehen, dieses Bild. Wirklich, nachdem Jesus gestorben war, ja, am Karfreitag, sagt uns die Bibel, ist er hinabgestiegen in das Reich des Todes. Ja? Epheser 4, Vers 9, kannst du das nachlesen. Er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und dort im Reich des Todes wurde er konfrontiert mit den Mächten der Hölle. Das heißt in 1. Petrus 3,19, er hat dann den Geistern im Gefängnis sogar gepredigt. Aber zunächst wurde er konfrontiert mit diesen Mächten der Hölle. Also schau dir einfach mal dieses, sieh einfach mal dieses Bild vor Augen. Jesus direkt nach seiner Kreuzigung im geistlichen Raum, ja, steigt er hinab oder fährt er hinab, wie auch immer. Zack, ist er da im Totenreich. Und vor ihm steht der Teufel mit all seinen Helfershelfern. Und weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben sich die Hände gerieben. Sie haben sich die Hände gerieben. Warum haben sie sich die Hände gerieben? Weil das, die Bibel sagt, das Wort Gottes sagt, Gott selber sagt, verflucht ist, wer am Holz hängt. Und sie haben sich gesagt, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir ihn da, wo wir ihn haben wollten. Also da waren die unterschiedlichen Mächte, die Jesus zum Kreuz überhaupt gebracht haben. Ich glaube, sie standen da wie Spalier in der Hölle. Und der religiöse Geist zum Beispiel, das war der erste Geist, der Jesus ans Kreuz gebracht hat, der religiöse Geist, ja, der stand Spalier und hat gesagt, ja, jetzt können wir ihn die ganze Ewigkeit quälen. Ja, religiöse Geister sind Quälgeister. Amen. Also es, der ist nicht ausgestorben. Der religiöse Geist ist nicht ausgestorben. Ich sag dir was, jeder, der wirklich radikal Jesus nachfolgen will und wird auf der einen oder anderen Weise mit dem religiösen Geist konfrontiert werden. Entweder in der eigenen Seele oder durch Verfolgung, durch andere, die meinen, Gott zu dienen, wenn sie gegen dich gehen. Amen. Und besonders schmerzhaft ist es, wenn es sogar noch Vertreter desselben Glaubens sind, den du hast. Das ist besonders schmerzhaft. Das hat Jesus erlebt übrigens. Ja? Die ihn ans Kreuz gebracht haben, waren seine eigenen jüdischen Brüder. Amen. Die denselben Glauben hatten. Dieselben Glaubensüberzeugungen. Du darfst dich nicht wundern, wenn dir das passiert. Dieselben Glaubensüberzeugungen. Und sie denken, sie gefallen Gott, indem sie gegen das gehen, was Jesus tut. Amen. Es kann natürlich, können natürlich auch religiöse Vertreter anderer Religionen sein. Das ist klar, es ist immer derselbe Geist. Die christliche religiöse Geist ist genauso böse wie der islamisch religiöse Geist oder der buddhistisch religiöse Geist. Das ist vollkommen egal. Der religiöse Geist, dem ist es egal, in welcher Religion er sich versteckt. Es ist immer ein Geist, der das hindern will, was Jesus tun will. Amen. Und wenn du Jesus radikal nachfolgst, dann wirst du es mit diesem religiösen Geist in bestimmten Punkten zu tun kriegen. Du wirst ihn nämlich konfrontieren, weil du wirst etwas tun auf dieser Erde und du wirst etwas bewirken auf dieser Erde, was es vorher nicht gegeben hat. Weil du kommst mit der Kraft der Auferstehung und etwas wird verändert und etwas wird verwandelt durch dich und die geistlichen Verhältnisse werden verwandelt dadurch, dass du kommst und das gefällt diesem religiösen Geist nicht. Amen. Und er stand da, weißt du, sieh es einfach, weißt du, da im Totenreich, da stand dieser religiöse Geist und sagt, jetzt haben wir ihn. Aber das war nicht der Einzige, der da stand. Diese Geister, die in den Heiden wirken, ich sag mal so, diese rohen, menschenverachtenden, dämonischen Quälgeister, die ihn einfach, ja, gequält haben bis zum Äußersten, völlig sinnlos, einfach nur aus Lust an der Quälerei. Das sind Geister, die einfach nur Lust daran haben, anderen Menschen Böses zu tun, sie einfach sich schlecht fühlen zu lassen. Heute bei uns vielleicht in abgeschwächter Form, vor allen Dingen in der westlichen Welt, in abgeschwächter Form sind es eben Mobbinggeister, ja? Sind es Geister der Ablehnung, sind es Geister der Einschüchterung, genau, der Geister einfach, die gegen dich kommen durch Menschen, wo Menschen einfach dir eine schlechte Zeit machen wollen. Amen. Und diese Geister standen da und sie haben da nur drauf gewartet und haben gesagt, die restliche Ewigkeit werden wir Jesus quälen. Rufmord ist auch so ein Geist. Amen. Das waren die Geister, die um Jesus herum waren. Das waren die Geister, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Und das waren die Geister, die auf ihn warteten, als er ins Totenreich kam. Und dann natürlich noch viele weitere Geister. Ich meine, diese ganzen Quälgeister, die Jesus attackiert haben müssen, als er zum Beispiel sein Kreuz getragen hat und in dieser extremen körperlichen körperlichen Schmerz und angegriffen sein und Schwäche und so weiter. Also da geht einem Menschen alles Mögliche durch den Kopf. Das sind Geister. Gedanken jagen sich, Quälgeister, Druck, Einschüchterung, was auch immer, Verwirrung, ja, bis hin zu dem Gedanken, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also bis zu dem Punkt, wo sogar dieser Gedanke der ewigen Verlorenheit, der unvorstellbar ist, das können wir uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet, ja, dieser Gedanke hat ihn attackiert. Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, alles. Ich glaube, das wird symbolisiert in der Dornenkrone, die sie auf seinen Kopf gedrückt haben. Ja? Das sind die Gedanken, die gegen ihn kamen, ja? Symbolisch. All diese Gedanken, die sich gejagt haben, die ihn, ja, ich glaube, bis zur Gefahr der Desorientierung wirklich unter Druck gesetzt haben. Und auch die haben auf ihn gewartet. Im Totenreich. Und dann nicht zu vergessen, all die körperlichen Quälgeister. Jede Krankheit, jeder körperliche Schmerz, sagt die Bibel, lag auf Jesus am Kreuz. Das heißt, jeder krankmachende Geist, jeder schmerzenerzeugende Geist, jeder Quälgeist, der auf die sozusagen buchstäblich deine Nerven abdrückt oder auf deine Nerven drückt oder dich nervt buchstäblich, ja. All diese Geister waren auf Jesus. Amen. Das heißt in Jesaja 53, Vers 4 heißt es, jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Alle, jeden einzelnen Schmerz, jede einzelne Krankheit, alles lag auf Jesus. Und als er ins Totenreich runterkam, warteten sie auf ihn. Also er war belagert von all diesen Mächten. Und vielleicht bist du schon mal in so einer Situation gewesen, wo du dich auch belagert gefühlt hast von allen Mächten. Vielleicht nicht von allen, also das kannst du sicher nicht behaupten, weil es lag nicht alles auf dir, so wie auf Jesus. Aber zumindest im Ansatz, ja, wo du dich belagert gefühlt hast, wo du angegriffen warst, vielleicht mit Zweifel, wo sich die Gedanken gejagt haben, wo Druck da war, wo du nicht mehr richtig klar denken konntest, vielleicht sogar und nicht mehr wusstest, was ist jetzt Sache, wo geht's weiter? Verstehst du? Psalm 88 ist ein starker Psalm. Es ist eigentlich ein messianischer Psalm. Das heißt, er ist ein prophetischer Psalm auf das Schicksal von Jesus, auf das Schicksal des Messias ist dieser Psalm. Und damit drückt er das aus, was Jesus durchgemacht hat. Und der Psalmist, und das ist sozusagen der Messias, spricht und sagt, es komme vor dich mein Gebet, neige dein Ohr zu meinem Schreien, denn satt ist meine Seele vom Leiden. Mein Leben ist nahe dem Scheol. Ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat, unter die Toten hingestreckt, wie Erschlagene, die im Grab liegen, derer du nicht mehr gedenkst. So war Jesus. Ja. Denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen. Auf mir liegt schwer dein Zorn und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Meine Bekannten hast du von mir entfernt. Ja, das ist das Mobbing, das ist soziale Mächte sozusagen. Meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen und kann nicht herauskommen. Mein Auge verschmachtet vor Elend. Zu dir rufe ich den ganzen Tag. Ich strecke meine Hände aus zu dir. Das ist der Vorschatten auf Jesus am Kreuz und im Totenreich bis zu diesem Punkt, wo er im Totenreich all diesen Mächten begegnet ist. Und vielleicht, wie gesagt, begegnest du gerade der ein oder anderen Macht in deinem Leben. Vielleicht bist du gerade mit der ein oder anderen Sache in deinem Leben konfrontiert. Und vielleicht hast du den Eindruck, da ist irgendein Geist, wie auch immer er heißt, der sich die Hände reibt, während er auf dich schaut und schaut, was passiert. Wir haben am Donnerstag haben wir den Film gesehen von The Passion, die Versuchung in Gethsemane, ja, wo Jesus Blut schwitzt und der Teufel ihn immer anschaut. Ja. Er schaut ihn immer an, weißt du, immer so mit dem, er beobachtet ihn so, ja, er reibt sich so die Hände, er denkt, naja, das schafft er nicht, das schafft er nicht. Er reibt sich die Hände. Und genau so kannst du es dir vorstellen, so war es nochmal im Totenreich. So haben sie sich nochmal die Hände gerieben, haben ihn angeschaut und gesagt, so, da ist er, was kann er jetzt noch tun? Verflucht ist, wer am Holz hängt, er ist getrennt vom Vater, was kann er noch tun? Amen. Wenn du irgendwo in deinem Leben, vielleicht nicht jetzt, vielleicht hast du es schon mal erlebt, vielleicht erlebst du es in Zukunft, vielleicht hast du es jetzt gerade, diese Situation in deinem Leben. Wie viele von euch können sich damit identifizieren? Ich frage mal so. Okay, gut, doch ein paar. Halleluja. Halleluja. Danke, dass ihr eure Hand gehoben habt. Ich zahle euch hinterher. Halleluja. Aber wenn du dich damit identifizieren kannst, dann ist die frohe Botschaft für dich. Dann ist die Botschaft von Ostern für dich. Weil genau angesichts dieser Übermacht des Feindes, angesichts aller dieser Mächte der Finsternis, hat der Vater seine Hand ausgestreckt und hat Jesus, so heißt es 1. Timotheus 3, Vers 16, er hat ihn gerechtfertigt im Geist. Mit anderen Worten, er hat vor all diesen Mächten und Gewalten verkündigt, dieser Mann ist gerecht in meinen Augen. Kannst du dir vorstellen, die Schockstarre, in die die Dämonen verfallen sind? Was? Gerecht? Gerecht? Vielleicht haben sie sich gegenseitig angesprochen. Gerecht? Gerecht? Gerecht? Gerecht? Stell dir so ein paar Orks vor. Ja? Schockstarre in der Hölle. Schockstarre. Was? Gerecht? Ja, und mehr noch. Du mit ihm. Amen. Du mit ihm. Römer 3, Vers 23. Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Amen. Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Gerecht gesprochen. Was sagen die Mächte? Gerecht, gerecht, gerecht. Aber das ist noch nicht alles. Da hat es nicht aufgehört. Sondern nachdem der Vater ihn gerecht gesprochen hat, ist Jesus aufgestanden in der Hölle. Und er hat den Geist von dem Gefängnis gepredigt. Und was hat er ihn gepredigt? Er hat gesagt, ihr seid völlig entmachtet. Ich stelle euch öffentlich zur Schau. Ich führe euch im Triumphzug einher. Und als er das gesagt hatte, bumm, so wie wir es vorher am Anfang erlebt haben, das Licht anging, bumm, ist er auferstanden aus den Toten. Und in der Hölle, Verwirrung, Chaos. Wahrscheinlich sind sie gegenseitig übereinander hergefallen vor lauter Wut. Amen. Er ist auferstanden. Halleluja. Er hat die Mächte völlig entwaffnet. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Er hat sie im Triumphzug einhergeführt, als er zum Himmel aufgehoben, oder nicht zum Himmel in dem Moment, sondern als er auferstanden ist aus den Toten, hat er alle diese Mächte hinter sich aufgereiht zur Schau gestellt, hat vor der unsichtbaren Welt deutlich gemacht. Und du bist besiegt. Du Geist der Krankheit, du bist besiegt. Du religiöser Geist, du bist besiegt. Du heidnischer, gewalttätiger, brutaler, menschenverachtender Geist, du bist besiegt. Du Quälgeist der Seele, du Quälgeist der Gedanken, du bist besiegt. Du bist entmachtet, du bist entwaffnet. Du hast keine Macht mehr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und Jesus hat sich in die Position der Herrschaft gesetzt. Und jetzt kommt's. Du mit ihm. Amen. Mit ihm begraben in das Reich des Todes, hinabgegangen, mit ihm gerechtfertigt und mit ihm auferstanden. Mit ihm triumphiert. Deswegen kann Paulus sagen in 2. Korinther 2, Vers 14, da heißt es, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Amen. Halleluja. Das heißt, ganz egal, welche Mächte gerade um dich herum sein mögen. Weißt du, es ist immer mal wieder wichtig, dass du die Ordnung wieder mal klar machst. Verstehst du? Du hast vielleicht das Gefühl, weißt du, das Gefühl wie Jesus im Totenreich, umzingelt, Mächte um dich herum, da ein Quälgeist, dort ein Quälgeist, wie auch immer, oder vielleicht auch nur einer, was auch immer, egal. Aber du bist konfrontiert und denkst, wer wird jetzt gewinnen? Wer wird jetzt den Sieg haben? Was mache ich jetzt? Er schaut mich an, ja, wie der Ork im Herr der Ringe. Muss ich immer wegschauen. Amen. Was mache ich? Dann musst du die Ordnung wieder richtig stellen. Musst du sagen, Teufel, hinter mich. Triumphzug. Triumphzug. Hinter mich. Ich voran. Ich im Sieg. Ich im Sieg über die Mächte. Hinter mir der Teufel. Hinter mir der Triumphzug. Hinter mir die Entwaffneten. Entmachteten, öffentlich zur Schau gestellten Dämonen, wie auch immer er heißt, Geister von Angst, Geister von Krankheit, Geister von Zweifel, Geister von Sorgen, Geister von Schmerz, in Jesu Namen, hinter mich. Halleluja. Amen. Du musst deine Perspektive ändern. Also deswegen habe ich es dir so drastisch vor Augen geführt. Also immer wenn du in so einer Situation bist, erinnere dich an Jesus im Totenreich. Mach dir bewusst, was ist passiert, als er umlagert war. Was ist passiert, als sie die Zähne gegen ihn gefletscht haben. Was ist passiert, als sie sich die Hände gerieben haben und gesagt haben, jetzt haben wir ihn. Was ist passiert, er hat gesagt, hinter mich, Triumphzug, Halleluja, er hat mich gerecht gesprochen. Sein Blut hat mich gerecht gesprochen. Im Kreuz ist der Triumph über sie gehalten. Jede Macht, jede Gewalt, jeder Name, alles, was im Himmel, auf der Erde oder unter der Erde genannt wird. Halleluja. Wow. Wo ist dein Leben jetzt? Im Triumphzug. Weil das ist sein Leben. In ihm ist im Triumphzug. In ihm heißt im Triumphzug leben. In ihm heißt in der Realität der Auferstehung leben. Warum kann Jesus sagen, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben? Warum kann Jesus sagen, Wunder, Heilung, Zeichen werden denen folgen, die dem Evangelium glauben? Ganz einfach, weil das die Position dessen ist, der glaubt. Das ist die Position des Sieges. Es ist die Position der Herrschaft. Und alles, was hier auf dieser Erde gegen diese Herrschaft anstehen mag, muss seine Knie beugen. Egal, ob es Krankheit ist, egal, ob es Dämonen sind, was auch immer es ist. Deswegen folgen dir Wunder, weil du im Triumphzug einhergehst. Also mach nie den Fehler zu denken, Wunder werden dir folgen, wenn du nur genug vor Gott rumheulst und jammerst, wie schlimm die Situation ist. So hat Jesus den Teufel nicht besiegt. Amen. Er hat sich nicht da vor dem Teufel niedergekniet und gesagt, oh Teufel, du übler Feind, oh Gott, hilf mir, mach irgendwas. Nein, der Vater hat ihn gerechtfertigt und das war sein Moment. In dem Moment, wo er gerechtfertigt war, konnte er aufstehen, konnte er sagen, entwaffnet, entmachtet, öffentlich zur Schau gestellt. Halleluja. Weißt du, wo das geschieht, da sind Wunder die Folge, automatisch. Weißt du, Gott hat vor Jahren zu mir gesprochen, hat gesagt, Georg, ich möchte, dass du meine Auferstehungskraft demonstrierst durch Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder sind dafür da, die Auferstehungskraft von Jesus zu demonstrieren. Das ist die automatische Folge. Also wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gibt's keine Zeichen und Wunder. Aber wenn Jesus auferstanden ist, dann folgen Zeichen und Wunder denen, die das glauben. Weil sie konfrontieren die Mächte und Gewalten hier auf dieser Welt. Sie konfrontieren die Mächte der Finsternis. Sie konfrontieren das, was der Teufel getan hat. Weil sie kommen im Triumphzug daher. Und was auch immer ihnen begegnet, welcher Geist auch immer ihnen begegnet, was weiß ich, da begegnet ihr ein Geist. Oh, da ist ein Geist von Schmerz. Okay. Hierher. Hinter mich. Triumphzug. Oh, da ist ein Geist von Angst. Hinter mich. Oh, da schaut mich einer ganz bedrohlich an und will mich einschüchtern. Hinter mich. Triumphzug. Halleluja. Wie viele von euch sind bereit, sich einzureihen im Triumphzug Gottes? Halleluja. Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Lass uns mal einreihen in den Triumphzug Gottes. Halleluja. Lass uns unseren Platz einnehmen. Weißt du, das ist die Realität von Ostern. Halleluja. Heute, vor fast genau 2000 Jahren, hat Jesus den ersten Triumphzug geführt und jetzt sind wir in ihm und wir sind bestimmt, mit ihm im selben Triumphzug zu marschieren, im selben Triumphzug zu gehen, wo auch immer wir hinkommen. Halleluja, Halleluja. Also sag im Namen Jesus, reihe ich mich ein in deinen Triumphzug, Vater. Den Triumphzug über jede Macht, über jede Gewalt, über jeden Namen, jede Krankheit, jede Depression, jede Hoffnungslosigkeit, jede Finsternis in meinem Leben. Die Strafe lag auf Jesus zu meinem Frieden. Und durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. Halleluja. Halleluja, Jesus, wir preisen dich und wir danken dir, Herr, dass diese Realität, dass du es uns heute ganz neu bewusst machst an diesem Ostermorgen, Herr. Danke, Herr, dass diese Realität unser Leben übernimmt. Herr, danke, Herr, dass diese Realität sich an ganz unterschiedlichen Stellen in unserem Leben wiederholt. Danke, Herr, dass diese Realität hineinkommt, Herr, in die tiefsten Tiefen der Finsternis, in die tiefsten Tiefen einfach der Dunkelheit. Danke, Herr, dass diese Realität jetzt Einzug hält. In Jesu Namen, Herr. In jedem Einzelnen, der sich ausgestreckt hat, Herr. Halleluja. Jedem Einzelnen, der sich eingereiht hat, Herr. Danke, Jesus. Der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Er macht unsere sterblichen Leiber lebendig durch den in uns wohnenden Geist. Der Geist, der Jesus hat triumphieren lassen über die Mächte und über die Gewalt. Er lässt dich triumphieren über die Mächte und über die Gewalten in dem Namen von Jesus, in seinem Namen, in seiner Autorität. Halleluja, Halleluja. Ich sage jetzt in dem Namen Jesus, dieser Quellgeist, der muss dich verlassen jetzt in Jesu Namen. Komm raus jetzt in Jesu Namen, frei und los. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, reih dich ein. Reih dich ein. Halleluja. Reih dich ein in den Triumph. Sieh dich in diesem Triumphzug. Sieh dich in diesem Triumphzug. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja, dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Halleluja, das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Halleluja. Oh, stärker in ihm, stärker, stärker, stärker als alles, was gegen dich kommen möchte, als alles, was dich zerstören möchte. Stärker, stärker in ihm. Stärker in ihm. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Herr, wir danken dir, Herr, dass du deinen Triumph gehalten hast. Herr, über jeden seelischen Quälgeist, Herr, über jeden Zwang, Herr, über jede geistliche Bedrängnis, Herr, über alles, wo Menschen nicht wussten, wie sie damit klarkommen sollen, wo sie nicht wussten, wie sie mit ihren Gedanken klarkommen sollen. Danke, Herr, dass du den Triumph über jeden einzelnen dieser Quälgeister gehalten hast, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Danke, Herr, dass dein Sieg offenbar ist, Herr, in Jesu Namen, Herr. Oh, dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Dein Glaube, Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Stärke, ich sehe Stärke, Stärke, Stärke in ihm, Stärke in ihm. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du den Triumph gehalten hast über jede Macht von Krankheit. Auch du über Livestream, auch bei dir werden jetzt gerade Geister im Triumphzug eingereiht. Du kannst dir jetzt gerade bewusst machen, welchen Geist du alles einreihen möchtest im Triumphzug. Halleluja. Was auch immer gegen dich gegangen ist, reih sie ein, ganz bewusst. Sag, jawohl, diese Angst jetzt bewusst, ich reih sie ein im Triumphzug. Sie wird einhergeführt, öffentlich zur Schau gestellt. Diese Macht, aber die mich von Gott trennen wollte, sie wird einhergeführt, öffentlich zur Schau gestellt. Halleluja. Diese Macht der Krankheit in meinem Leben. Oh, dieser Quälgeist der Krankheit in meinem Leben. Ich reihe ihn ein im Triumphzug. Oh, im Triumphzug. Im Triumphzug. Kannst du es sehen im Triumphzug? Halleluja. Deswegen lachst du so. Amen. Danke, Jesus, für diesen Sieg. Oh, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sieh sie. Sieh sie. Sieh sie, die Geister, die dich mobben wollen, die dir Gewalt antun wollen. Sieh diese Geister. Sieh sie, diese Geister von Missbrauch aus deiner Vergangenheit. Sieh sie ein für alle Mal im Triumphzug. Hinter dir eingeordnet, einsortiert. All diese Quälgeister, die dich nachts nicht schlafen lassen wollen. Sieh sie eingeordnet. Sieh sie eingeordnet im Triumphzug. Sieh sie eingeordnet hinter dir. Im Triumphzug führst du sie einher in Jesus. Halleluja. In Jesus Christus, auch bei dir über Livestream. In Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Im Triumphzug. Im Triumphzug. Im Triumphzug. Oh, im Triumphzug. Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Oh, wir danken dir, Herr. Wir danken dir für deine Kraft, die hier ist, Herr. Wir danken dir, Herr. Du, der Auferstandene, du bist selber hier, Herr. Du gehst durch die Reihen, du dienst jedem Einzelnen persönlich, Herr. Herr, du weißt, wo jeder Einzelne gerade jetzt steht, Herr. Und wo er gerade jetzt im Triumphzug einher, wo er in den Triumphzug sich einreihen muss und die Mächte einherführen muss, Herr, in diesem Triumphzug. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hast du sie einsortiert? Hast du sie einsortiert? Hast du sie einsortiert? Hast du sie einsortiert? Hast du sie einsortiert? Halleluja! Die Mächte um Gewalten einsortiert im Triumphzug. Halleluja! Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und dann danke ich dir, Herr, dass du jeden Einzelnen hier in diesem Raum zu einem Träger dieses Auferstehungstriumphes machst, Herr. Danke, Herr, dass du uns zu Trägern dieser Auferstehungskraft machst, Herr. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Danke, Herr. Sie werden Tote auferwecken. Halleluja. Aussätzige reinigen, Herr. Mächtige, machtvolle Taten werden ihnen folgen, wo immer sie hingehen. Danke, Herr, dass dieser selbe Geist, diese selbe Kraft, die dich aus den Toten auferweckt hat, auf jedem Einzelnen von uns ist. Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder durch deine Hände. In Jesu Namen. Halleluja. Zeichen und Wunder. Halleluja. Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder. Oh, Zeichen und Wunder durch deine Hände. Oh, in Jesu Namen. Jesus, Halleluja, Halleluja, die Kraft der Auferstehung geht dahin, wo du hingehst. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Oh, Halleluja, Halleluja. Michael und Eve, kommt mal gerade hier raus der Reihe, weil ich sehe, wie Gott euch wirklich mit einer mächtigen Dosis seiner Auferstehungskraft umkleiden will gerade jetzt. Halleluja. Da stellt euch einfach dahin. Halleluja. Stellt euch nebeneinander, genau da, wo bleibt einfach da. Halleluja. Halleluja. Streckt euch einfach nur aus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für die Kraft deiner Auferstehung, Herr. Oh, danke, Herr, für die Macht deiner Auferstehung, Herr. Herr, derselbe Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, Herr. Herr, er macht unsere sterblichen Leiber lebendig durch den in uns wohnenden Geist, Herr. Danke, Herr, für diese Kraft, Herr. Danke, Herr, für Kraft, Kraft, Kraft, Kraft, Kraft, Kraft, Kraft, Kraft, Kraft, Kraft, Kraft. Auferstehungskraft. Nicht nur für euch persönlich, sondern auch für andere Menschen um euch herum. Halleluja. Viele, viele, viele werden erfasst. Viele werden erfasst von dieser Auferstehungskraft. Viele werden erfasst. Oh, viele werden erfasst. Oh, viele werden erfasst. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Sag mal, danke, Jesus. Derselbe Geist, der dich aus den Toten auferweckt hat, ist auf mir. Und wo auch immer ich hingehe, geht dieser Geist mit mir. Geht diese Kraft mit mir. Zeichen und Wunder folgen mir. Wo immer ich hingehe. Zeichen und Wunder, Zeichen und Wunder. Oh, Zeichen und Wunder, Zeichen und Wunder. Wo immer du hingehst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für Träger deiner Herrlichkeit, Herr. Danke, Jesus, für Träger deiner Kraft, Herr. Danke, Herr, dass von diesem Osterereignis wirklich eine Explosion der Kraft ausgeht, Herr. Danke, Herr, dass deine Kinder wirklich dieses Land durchziehen, Herr. Herr, dass Söhne der Herrlichkeit Deutschland durchziehen, Österreich durchziehen, die Schweiz durchziehen, die Nationen Europas durchziehen, Israel durchziehen, Herr. Danke, Herr, dass deine Söhne die Nationen durchziehen. Und wo immer sie hinkommen, kommt diese Kraft der Auferstehung. Unser Rechten, unser Linken werden die Toten auferweckt, werden die Kranken gesund, werden die Menschen befreit. Halleluja. Wo immer wir hinkommen, in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Lasst uns ihm die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, er ist auferstanden. Wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Halleluja.